Modul 2. Angebote. Produkte und Dienstleistungen. Berufliche Situationen. Aufgabe 1 und 2. Guten Morgen, Sarah. Schön, dass du schon so früh da bist. Guten Morgen, Daniel. Ich habe mich extra beeilt. Sehr gut. Unser Meeting beginnt erst in einer halben Stunde. Da bleibt genug Zeit, damit ich dir vorher alles erklären kann. Das hat dich wirklich gehofft. Nochmals vielen Dank, dass du dir die Zeit für mich nimmst. Als unsere Chefin angekündigt hat, dass wir an der nächsten Bildungsmesse teilnehmen und wir alle den Stand vorbereiten sollen, hatte ich ein bisschen Sorge. Ach ja, das kann ich verstehen. Aber das wird überhaupt kein Problem sein. Wir werden das alles gemeinsam machen. Wie lange arbeitest du jetzt schon bei uns? Ein halbes Jahr? Nein, ich habe die Stelle als Assistentin hier bei der MM-Akademie erst seit 3 Monaten. Es kommt mir schon sehr viel länger vor. Das liegt sicher auch daran, dass du dich schon so gut eingearbeitet hast. So, es geht nun um unseren Auftritt auf der Bildungsmesse in 2 Wochen. Dabei ist es wichtig, dass wir unser Angebot so gut wie möglich präsentieren. Du meinst unser gesamtes Angebot? Das wären aber unheimlich viele Kurse. Die ganzen PC-Kurse und dann auch noch die vielen Spezialworkshops. Natürlich, wir können nicht unser gesamtes Angebot vorstellen. Das wäre wirklich zu viel. Dann müssen wir also zunächst eine passende Auswahl treffen und einige besondere Kurse hervorheben. Ganz genau. Hierbei sollte man immer das Publikum im Blick haben, also die Besucher der Messe. Was meinst du, was für Personen werden in diesem Jahr besonders stark vertreten sein? Also ich denke, dass in diesem Jahr neben den üblichen Schul- und Studienabsolventen wie jedes Jahr auch viele Arbeitssuchende dabei sein werden, die ihre PC-Kenntnisse auffrischen möchten. Vielleicht auch Mitarbeiter von Firmen, die sich neben ihrem Job weiterbilden möchten. Du hast vollkommen recht. Und genau diese beiden Zielgruppen sollten wir von der MM-Akademie primär ansprechen. Außerdem müssen wir entsprechende Flyer und Infoblätter erstellen, auf denen unser vielfältiges Angebot übersichtlich und leicht verständlich dargestellt wird. Du müsstest die potenziellen Kunden dann an unserem Stand beraten. Ja, ich verstehe. Und wir sollten darin auch unsere besonderen Stärken betonen, zum Beispiel unsere flexiblen Angebote und die Möglichkeit von Inhouse-Schulungen präsentieren. Außerdem wäre es sicherlich auch gut, wenn wir etwas über unsere spezielle Unterrichtsmethodik sagen würden. Dadurch könnte man die Kunden besser überzeugen. Ausgezeichnet. Du weißt genau, worauf es ankommt. Wir werden die Kunden von unserem professionellen und attraktiven Angebot überzeugen. Natürlich muss in dem Flyer auch darauf hingewiesen werden, dass es die Möglichkeit gibt, an unserer Akademie eine offizielle PC-Prüfung abzulegen, ein von der IHK anerkanntes Zertifikat zu bekommen und so weiter und so weiter. Aber das alles werden wir in dem heutigen Meeting besprechen und dann wird unsere Chefin die einzelnen Aufgaben verteilen. Wenn du diese Aufgabe bekommst, helfe ich dir natürlich. Aber keine Sorge, das ist nicht unser erster Auftritt auf der Bildungsmesse. Die Standorganisation und die Aufgabenverteilung sind für die meisten Mitarbeiter schon Routine. Bei dem heutigen Meeting geht es vor allem um die genaue Gestaltung unserer Produktpräsentation und um Strategien, wie neue Kundenkreise erschlossen werden können. Da bin ich aber erleichtert. Vielen Dank für deine Unterstützung, Daniel. Kein Problem, das mache ich sehr gern. Wenn wir nach dem Meeting wissen, wer welche Aufgabe bekommt, können wir uns noch einmal zusammensetzen. Prima, ich bin schon sehr gespannt.